Wir haben es bereits kurz angesprochen. Zwei Positionen dominieren die Debatte, die im offenen Widerspruch zueinander stehen. Die eine beharrt darauf, dass von Schamanismus allenfalls im Kontext jener Kulturen Sibiriens die Rede sein könnte, in denen die entsprechenden Phänomene erstmals beschrieben wurden. Schamanen seien dort Grenzgänger zum Geisterreich, zu dem sie mittels Trance Zugang finden. Die Trommel ist ihr bevorzugtes Hilfsmittel. Folgten wir dieser engen Position, müssten wir uns gar nicht an die Arbeit machen. Dann würde es per Definitionem im europäischen Mesolithikum keinen Schamanismus geben können. Case closed. Die andere, die weite Position, sieht im Schamanismus ein universelles Phänomen, das sich nicht nur zwischen Ural und Pazifik, sondern genauso im Dschungel des Amazonas wie in der Savanne Südafrikas findet und bereits in den Weiten der eiszeitlichen Welt vor über 40.000 Jahren existierte. Dieser Position zufolge zeigt sich hier die älteste Religion der Menschheit. Hier drohen wir in die Falle zu tappen, allein dadurch, dass wir die Frage stellen, ob es sich beim 9000 Jahre alten Grab aus Bad Dürrenberg um das einer Schamanin handelt, scheinen wir vorab Position zu beziehen, im Sinne des weiten Verständnisses, dass Schamanismus ein universales Phänomen ist, welches die Menschheit seit jeher begleitet habe. Das aber ist problematisch. Ethnologische Beobachtungen auf prähistorische Zustände zu übertragen, ist eine mehr als heikle Angelegenheit. Auch das haben wir bereits gestreift. Sehr oft geht das mit dem einher, was man den kolonialistischen Fehlschluss nennen könnte. Die Annahme, dass die schriftlosen Gesellschaften der Gegenwart mehr oder minder noch so lebten wie unsere Vorfahren in der Steinzeit. Es handle sich, so wird im Geiste des 19. Jahrhunderts unterstellt, bei diesen Gesellschaften um lebende Fossilien, um primitive Urvölker, die es nicht geschafft hätten, sich über die niedrigste Stufe des Menschseins zu erheben. Das war damals eine Steilvorlage für die Imperialisten und Missionare dieser Welt, die nur zu gerne behaupteten, die unterentwickelten Wilden mit den Errungenschaften der Zivilisation beglücken zu müssen. Wehrten sich diese, gab es zwei Optionen: versklaven oder eliminieren.